Hallo und herzlich willkommen zum Nerdphone Außenausgabe. Heute mal wieder auf der CeBIT 2014 am Stand von Lancome Systems in der Halle Nummer, wo sind wir eigentlich? Halle Nummer 13. 13 sind wir. Ja, und schon habt ihr gehört, wer dabei ist. Ich begrüße heute im Nerdphone den Geschäftsführer von Lancome, den Herr Könzen. Grüße, Herr Könzen. Ja, hallo, grüße. Und den Pressesprecher, Herrn Eckertraber. Hallo. Ja, ich habe mich heute mal selber eingeladen, ich habe mal zum Gespräch angemeldet, weil mir brennt so ein bisschen das Thema auf der Zunge. Auch mal Zuhörern, ihr habt ja letztens noch gehört, ich habe mit Hans-Jörg Schmidt drüber noch gesprochen, über das Thema Routerzwang und wen bietet sich an, jemand zu fragen, was das Thema Routerzwang ist und was es für ein Unternehmen bedeutet, wie jemand, der Router herstellt. Ja, genau. Und da können wir gerne mal ein bisschen einsteigen in das Thema. Genau. Ein Thema, das seit ungefähr einem Jahr hochaktuell ist. Routerzwang bedeutet ja erst einmal, dass ich als Kunde eines Internetanbieters den Router mitgeliefert bekomme von dem entsprechenden Diensteanbieter, von dem Provider. Und dass dieser Provider im Endeffekt auf der einen Seite, das ist erstmal gut, den Router fix und fertig konfiguriert mir schickt, sodass ich da nicht mehr selber dran arbeiten muss, das meistens dann auch auf Anhieb funktioniert. Genau. Aber irgendwann kommt dann der Moment, wo, da gibt es ganz viele verschiedene Gründe, man dann sagt, ich möchte vielleicht einen anderen Router dort anschließen oder ein ganz anderes Gerät. Das ist ja nicht unbedingt auch ein Router sein, es könnten ja auch Voice-over-IP-fähige TK-Anlagen sein oder es könnten ja auch Systeme sein wie Alarmgebungssysteme. Ja, Alarmanlagen ist ja auch nicht selten, dass die beispielsweise an Telefonleitungen angeschlossen sind zu Alarmierungszwecken. Also es gibt eine ganze Menge Reihe von Gründen, warum ich vielleicht nicht das mitgelieferte Gerät anschalten möchte. Genau. Weil zum Beispiel die Xbox zu Hause damit nicht funktioniert, über mehrere IP-Adressen vielleicht schon ein bisschen Probleme macht. Also so ein Routerzwang ist ja eigentlich, das hört sich ja schon fies an, das Wort. Oder Routerzwang ist ja wirklich ein Zwang und ja. Von wem lassen wir uns gerne zwingen? Also so ein Routerzwang heißt eigentlich der mein Anbieter meines Internets, mit dem Sie ja nichts zu tun haben eigentlich, der bietet mir an, ich gebe dir Internet, hier hast du ein Gerät, lieber Benutzer, und das hast du zu benutzen. So, ob es mir gefällt oder nicht, ob es mir farblich, größlich, in der Größe gefällt oder ob es mir von den Funktionen her gefällt, ob es überhaupt nutzbar ist oder nicht, ist dahingestellt. Fragt er gar nicht, der stellt mir ein Gerät hin und sagt so, leb damit. So, entweder lebe ich damit und sehe und sage jetzt, okay, ich habe mal nachkommen, ich muss jetzt leider mit diesem dummen Gerät leben, ich kann es nicht anders machen, ich brauche ein bisschen mehr Funktion, ich muss mir was dahinter schalten. Hat das einen Vorteil für den Nutzer, wenn ich mir noch ein Gerät hinter einen Router schalte, der schon Funktionen hat? Also auf jeden Fall ist es natürlich, oder vielleicht um erst nochmal den Umfang des Routerzwangs auch klarzustellen, ist es so, dass das bei den großen Internetanbietern in Deutschland sehr unterschiedlich gehandhabt wird und insofern einige Kunden und einige Hörer das Thema vielleicht gar nicht kennen, nach dem Motto, ich habe schon immer meine Kennungen mitbekommen. Genau. Ja, beispielsweise Telekom, T-Online, letztens, die ja schon sehr lange am Markt sind, da hat man immer diese riesen Kennungsnummern gekriegt. Altverträge mit Langzahlen. Die ja noch aus dem BTX kommen letztendlich, mit Benutzerkennung und weiß der Teufel was. Ja, so fix, so. Ja. Und dann gibt es eben andere, die sagen, nein, auf Nachfrage gebe ich das nicht raus. Ja, so. Und im Endeffekt ist natürlich dann die Situation da, dass ich sage, ich muss auf jeden Fall erstmal dieses Gerät verwenden. Und das hat eine ganze Reihe Konsequenzen. Natürlich kann ich teilweise Geräte dahinter schalten, wenn wir zum Beispiel hier im Bereich der Standortvernetzung reden. Im ersten Moment, dann kann ich unter gewissen Umständen sagen, okay, das Gerät, was die Datenverschlüsselung macht, um Daten dann zu übermitteln, zum Beispiel zu einer Zentrale, kann ich auch dahinter schalten. Trotzdem fängt das schon an der Stelle mit funktionalen Einschränkungen an, weil wir leben ja in einem Zeitalter immer noch des IPv4, also des alten Internetprotokolls. Immer noch, ne? Und das bleibt auch wohl noch eine ganze Zeit so, auch wenn das neue Protokoll ja durchaus schon verfügbar wäre an vielen Stellen. Aber das heißt natürlich, wir leben mit dieser Adressumsetzung, dem sogenannten Nutting, was in diesen Zugangsroutern erfolgt. Und das heißt, der Durchgriff vom Netz auf ein Gerät, was im Netzwerk, lokalen Netzwerk des Kunden ist, ist damit schon oftmals einfach abgeriegelt. Und es gibt weitere Themen, wenn ich über Voice-over-IP nachdenke beispielsweise, da erfolgt die Auskopplung dann schon, vielleicht die Auskopplung auf Analoganschlüsse oder ISDN-Anschlüsse in dem Gerät selber, was vom Provider mitgeliefert wird. Ich kann also keine eigene Voice-over-IP-TK-Anlage mehr anschließen. Das heißt, ich habe also auf jeden Fall durchaus handfeste Beschränkungen schon mal. Und was wir im letzten Jahr gelernt haben, ist natürlich insbesondere das Thema Sicherheit. Sicherheit, also, genau. Da kommen wir natürlich an einen Punkt, der durch die ganze Berichterstattung, die wir so seit Juni letzten Jahres haben, ein vollkommen neues Gewicht bekommen hat. Ja. Fragt man sich, was hat dieser Router mit Sicherheit zu tun? Wie muss man sich im Klaren sein? Der Router bildet ja nun mal genau die Schnittstelle und die Verbindung zwischen dem lokalen, privaten Netz und dem Internet. dem bösen Internet. Dem bösen Internet, genau. Ja, oder dem guten, je nachdem. Also auf jeden Fall im Internet mit allen seinen Vor- und Nachteilen, die wir dort erleben. Mhm. So, und das heißt natürlich, wenn wir das jetzt weiterdenken, wer den Router kontrolliert, der kontrolliert ja auch die Einstellung dieses Gerätes. Und der hat prinzipiell direkten Zugriff in das private Netz. Ja, das heißt also, ob gewollt oder ungewollt, ob durch den Provider, ob durch Hacker, ja, ob durch Geheimdienste, was wollte man nennen, ist ja nicht ganz unüblich letztendlich. Ja. Wer den der Router kontrolliert, der hat Zugang in das lokale Netz. Und im lokalen Netz habe ich damit ja wieder Zugang zu allen Geräten, die dort sind. Allen Geräten, das heißt, ich erkenne, ja, welches Gerät befindet sich in den lokalen Netzen, welche Hersteller sind da. Sind diese Geräte eingeschaltet oder ausgeschaltet? Ja, meistens. Was durchaus auch ein Sicherheitsthema sein kann. Habe ich meine, werden meine Telefone benutzt, werden die nicht benutzt? Läuft Datenverkehr? Ja. Zum Beispiel über das WLAN, daraus kann ich schließen, ist jemand zu Hause? Oder kann ich da eventuell ungestört in mich in dieser Wohnung oder in diesen Geschäftsräumen bewegen? Ich kann natürlich auch, wir wissen, die meisten Voice-over-IP-Telefone haben ja wieder eine Webschnittstelle. Ich könnte also diese Webschnittstelle wieder aktivieren von ganz außen und darüber wieder Rufe auf Kosten der Kunden letztendlich hervorrufen. Wo wir gehört haben, dass aber teilweise ja schon passiert ist. Ja, was ja gerade ein großes Thema ist. Genau. So. Also das heißt, diese Geräte sind eigentlich an einer hochsensiblen Stelle untergebracht. Ja. Ob im Privatkundenbereich oder im Geschäftskundenbereich gleichermaßen. So, und dazu muss man auf der anderen Seite sagen, ist das, was heute an Sicherheit und an Vertrauenswürdigkeit diesen Geräten ist, teils wirklich grenzwertig. Ja, oder eben auch schon jenseits der Grenze. Ja. Wir erleben das in den einschlägigen Blogs oder Reports oder Weeklies, die im Security-Bereich eine Rolle spielen, wie viele gewollte, ungewollte, versehentliche Lecks oder Backdoors, eben Zugriffsmöglichkeiten von außen doch existieren, bis hin, dass die Kontrolle komplett über solche Geräte übernommen wurde. Und da hilft natürlich eine Diversifizierung, dass der Kunde selber entscheiden kann, was schließe ich denn da an? Dass der Kunde selber auch sagen kann, okay, ich gebe ein bisschen mehr Geld aus und nehme mir aber vielleicht ein vertrauenswürdigeres Gerät letztendlich. Ja? Und schließe mich damit an. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache und da wäre der Routerzwang extrem hinderlich. Wenn man da eingreifen kann, dann wäre es ja, ich sag mal, sicherheitstechnisch ist es ja natürlich für den, der sich absichern möchte, natürlich ein extremer Nachteil, wenn ein Provider immer dieselben Geräte anbietet. Das heißt, wenn ein Provider, nehmen wir mal Kabel Deutschland, würde jetzt nur LAN-Router anbieten, alle seine Kunden, und irgendeiner stellt daraus fest, oh Moment mal, ein LAN-Router hat dieses Sicherheitsproblem. Was habe ich denn dann gleich bedeutet? Ich habe tausende von Zielen, wo ich weiß, die haben doch genau diesen Router im Einsatz. Dann habe ich doch genau das Problem, dass alle per se sofort unsicher sind. Das heißt, ich habe direkt mein Ziel, was ich angreifen kann. Also wäre es jetzt sicherheitstechnisch natürlich absoluter Vorteil, dass man sagt, jeder kann seinen Router selber aussuchen. Haben es natürlich die Leute von außen schwieriger, ihre Ziele auszusuchen, um sich reinzuhacken. Aber was ich gesehen habe in anderen Gesprächen auch und gehört habe, sind ja auch die Anbieter selber, die sagen, ja, wir haben aber ein gründliches Interesse daran zu sagen, wenn jeder einen anderen Router hat von unseren Kunden, wer soll ihn denn supporten? Ja. So, der ruft einer an, mein Intel geht nicht. So, haben alle denselben Router, können die sagen, alles klar, ich weiß sofort, was du hast, ich weiß, wo ich einstellen muss, lehne zurück, ich mach das mal eben für dich. So muss er jetzt jeden fragen, was hast du denn da? Ich habe den Router in der Spezifikation mit den Anschlüssen so und so konfiguriert. Jetzt wird die natürlich wieder jetzt ein Kostenvorteil, wenn die alle einen Routerzwang haben und alle denselben Router haben. Ist für die ein Vorteil, ne? Absolut. Also es gibt im Wesentlichen ja nur zwei Gründe, die auf der Pro-Seite letztendlich so sehen sind. Das eine ist natürlich der Effekt des massenhaften Einkaufes von solchen Endgeräten. Ja? Und der andere Effekt ist natürlich der Support-Reduzierung. So, und ich finde auch, man sollte die Welt nicht zu schwarz-weiß sehen. Sind beides aus Sicht eines Internetproviders, der möglichst kostengünstig eine Internetleitung bereitstellen muss, natürlich Aspekte, die man nicht einfach vom Tisch wischen kann und sollte. Ja. Auf der anderen Seite, ich sag mal, die Frage, welche Geräte ich einsetze, hat viele Aspekte. Wir reden darüber, dass die Router, die heute eingekauft werden für einen Standard-ADSL-Anschluss, so günstig sind, die können nur den ganz, ganz niedrigen Level letztendlich wirklich abfrühstücken, ja, und nur den ganz, ganz niedrigen Level überhaupt versorgen. Da müssen wir uns auch keine Gedanken machen über möglichst hohe Sicherheitsanforderungen. Die Geräte sind nach Standard-Schaltplänen zusammengebaut, mit einer Standard-Software versehen und dann war es das. Und wenn da Lücken, und man kann nur beten, dass keine Lücken drin sind, ist auftauchen. Ja, so. Das heißt, es ist natürlich gut, wenn ich dem Kunden die Möglichkeit gebe, du kannst mehr Geld ausgeben, kauf dir das Produkt woanders und bist sicher. Und der andere Punkt ist natürlich, wenn ein so großer Provider wie halt Telekom in der Lage ist, seine zig Millionen DSL-Anschlüsse mit offenen Anschlüssen zu versorgen, ich glaube, die Technik ist heute ausgereift genug, dass man sagen kann, das ist supportmäßig beherrschbar. Also, aber im Grunde müsste es doch für Sie eigentlich, Ihnen müsste doch lieber sein, wenn weiter zu Ihnen kommen, so, wir wollen von Ihnen jetzt 8 Millionen Router haben, weil wir machen Routerzwang und alle unsere Kunden bekommen jetzt nur einen Router von Ihnen. Warum sind Sie dagegen? Ja, ich glaube, das ist kein Markt mehr, wo ein deutsches Unternehmen eine Rolle spielen würde. Ja, also ich sag mal, der Punkt ist ja, wir als deutsche Lieferanten von IT-Technik müssen uns ja differenzieren von dem, was am Markt heute da ist. So ein Standard-Router, der nichts anderes macht, als einfach privates Netz über Adress-Nutting irgendwo hinzubringen, ja, mit Standard mehr oder weniger Security-Absicherung. Ja, das sind Geräte, die im zweistelligen Euro-Bereich angeschafft werden. Ja, da laufen Auktionen, die bei den Providern, die ausschließlich über den Preis gehen. Ja, das heißt also, jede 50 Cent sind willkommen, wie es billiger wird. Das ist nichts, wo ein deutsches Unternehmen irgendwie eine Rolle spielen kann. Also wir sind in dem Bereich unterwegs, wo es um Standortvernetzung beispielsweise geht. Das heißt, wir nutzen das Internet als Transportmedium für verschlüsselte Daten zwischen zwei Standorten. Ja, da ist man auf der Mehrwerteseite. Ja, da liefern wir Verschlüsselung, da liefern wir sichere Verschlüsselung. Unsere Fachhändler richten das ein auf den Kunden jeweils fest bezogen. So, und da kann man sich entsprechend tummeln in dem Markt und Lösungen anbieten. Ja, in dem Markt des reinen Internetzuganges haben wir. Da gibt es die asiatischen Hersteller, ja, und da geht es wirklich um 50 Cent. Das ist hier wirtschaftlich nicht mehr abbildbar. Da geht es um Quantität, nicht Qualität. Da geht es ausschließlich um Quantität und da wird in Chargen produziert und gefertigt. Ja. Und wenn da nach einem halben Jahr eine Sicherheitslücke hochkommt, dann wird es eng. Ja. Ob der Hersteller überhaupt noch da ist, wie schnell er reagiert. Ja. Und es gibt durchaus einige Provider, die in den letzten Monaten da bittere Erfahrungen gemacht haben, sprich die Lücken waren bekannt und sie konnten nichts dran tun. Ja, weil die Provider verfügen ja nicht über den Source Code auf der einen Seite und sie verfügen auch nicht über das Know-how, richtig, das zu ändern. Ja? Richtig. Und das ist natürlich der Vorteil auch für uns hier als deutsche Hersteller. Wir haben seit vielen Jahren unser eigenes Betriebssystem entwickelt. Wir wissen, was drin ist und wir können auch jederzeit dort Änderungen vornehmen. Wenn wir sagen, okay, in dem Feld sind Themen aufgetaucht, die vielleicht sinnvoll machen, dass man sich gewisse Stellen anguckt, etwas weiter abhärtet oder so weiter, Zugangsbeschränkungen einbaut, dann können wir das machen und auch reagieren. Das ist Ihr nächster Vorteil, das habe ich ja heute Morgen noch gelesen, Sie wirken ja selber auch. Sie haben ja gestern einen hohen Besuch gehabt und da war ich auch erstaunt, dass man gar nicht wusste, dass Sie als deutscher Hersteller hier eigentlich unterwegs sind. Ja, also das ist führt immer noch bei vielen zu erstaunten Reaktionen. Ja, nach dem Motto, wie Sie entwickeln selber Router, ja, mit einer eigenen Software, also nicht auf einem Embedded Linux beispielsweise, ja. Sie fertigen in Deutschland, ja. Und Sie sind auch ein deutsches Unternehmen, auch ja. Also das ist schon immer noch eine Besonderheit und in der Größenordnung, jetzt mal von Spezialanbietern abgesehen, gibt es natürlich auch nicht mehr so viele Anbieter in Deutschland. Ja. Zum Routerzwang nochmal kurz zurück. Wir sind ja gerade ein bisschen schwebend, Routerzwang. Dieses Wort Routerzwang, aber anders kann man es gerade nicht nennen. Ja, es beschreibt es ja doch sehr genau, was ja, das Problem ist. Genau, es beschreibt das Problem, aber wir sind ja gerade noch in der Schwebe. Das heißt, derzeit haben wir gerade von der Bundesnetzagentur diesen Vorschlag zu dem Transparenzgesetz, wie man es mal umgangssprachlich nennt. Das ist ja gerade in der Schwebe. Das heißt, Sie schlagen ja vor, dass der Anbieter dem Kunden die Zugangsdaten fürs Internet preisgeben muss, was ja teilweise oder zum größten Teil ja gerade neu nicht stattfindet bei neuen Anschlüssen. Ich habe es eben gesagt, wer einen alten Anschluss hat, der kriegt also einen Zugangsdaten. Neue Kunden kriegen keine Zugangsdaten mehr und das soll abgeschafft werden. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag hier drin stehen, sowas unaufgefordert ja den Kunden freigestellt werden muss. Und die Bundesnetzagentur hat das jetzt auch herausgebracht und bis zum 31. März haben wir alle Zeit. Bis 31. März und man darf sich äußern. Ja. Wie sehen Sie das? Also wir haben uns natürlich schon geäußert, auch über die 12er-Gruppe der Firmen, die sich hier unter diesem Thema Routerzwang zusammengetan haben, gesagt haben, wir brauchen eine Änderung. Das war ja auch überhaupt der Grund und die kritische Masse, die es geschafft hat, das Thema in den Koalitionsvertrag zu bekommen, worüber wir auch sehr froh waren und auch erstaunt, dass der Koalitionsvertrag noch so viele konkrete IT-Thema aufgreift. Das ist ein absolutes Novum. Ja, also Seite 35 ist viel drin. Ganz genau, steht viel drin. Haben wir aufmerksam gelesen und uns an einigen Stellen auch gefreut und gesagt, schön, dass es überhaupt angegangen wird. Aber das andere Thema ist natürlich, wir sehen jetzt, wenn wir die konkreten Ideen der Bundesnetzagentur verfolgen, dass es da doch interessante Abweichungen gibt. Ja, und zwar in dem Koalitionsvertrag ist sinngemäß ausgeführt, dass die Leitungsanbieter ihren Kunden diese Informationen unaufgefordert zur Verfügung zu stellen haben. Genau, dieses Wort unaufgefordert, ja. So, und der Entwurf, der jetzt auf dem Tisch liegt, hat das unaufgefordert mal ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ja. Sprich, da würde man in dem Weg vorschlagen, dass der Kunde sich dann an seinen Provider wendet und sagt, ich brauche jetzt mal die Zugangsdaten, bitte veröffentliche mir die mal. Mhm. So, und das halten wir für definitiv nicht ausreichend, weil es einfach im praktischen Betrieb, im täglichen Betrieb zu massiven Problemen führen würde. Ja. Ja, also gerade in unserem Fall, wo wir Händler haben, die letzten Endes dann komplette Lösungen installieren, haben wir dann die typische Situation, dass der Händler irgendwo zum Kunden kommt und sagt, jetzt würde ich heute die Lösung installieren. Ja, der Kunde sagt, ja prima, die Leitung ist gelegt. Und der Händler sagt, prima, dann gib mir mal die Zugangsdaten. Ja. Ja, dann wird wild in den Papieren gesucht, ja, in den Anschlusspapieren, genau. Da sind die nicht. Ja, da müssen wir aber anrufen oder wie auch immer. Ja, und die Frage ist letztendlich, in welcher Zeit dann überhaupt dann man in der Praxis an diese Daten kommt. Ja, und dann werden die vielleicht telefonisch durchgegeben, dann da Zahlen drin, Missverständnisse. Aus diesen Gründen natürlich nur, auch meist natürlich auch Papier, postalisch. Oder sowas, ne? Ja. Also ich sag mal, das ist einfach eine vollkommen unnötige Verkomplizierung. Ja. Ja. Also ich sag mal, unser Ziel, und ich denke, da sprechen wir für die ganze Gruppe, die hier an dem Thema Routerzwang letztendlich arbeitet, da muss man wirklich sagen, was die großen Netzanbieter zig Millionenfach schaffen, nämlich ein verschlossenes Briefchen zuzustellen, wo dann letztendlich die Zugangsdaten drinstehen, das sollten eigentlich alle schaffen können. Ja. Und dann sind auch alle entspannt dabei, ja, weil die Stunde Arbeit oder der Manntag, den einfach an Kosten verursacht wird, wenn dann unnötigerweise wieder abgereist werden muss, das sollten uns alle schenken. Das heißt also, von Ihrer Seite her wäre es eigentlich nur, also im Grunde schon mal nicht schlecht, auch der Vorstoß von der Bundesnetzagentur mit diesem Transparenzgesetz oder mit der Transparenzverordnung. Ja. Kann man eigentlich damit leben, wenn man noch ein Zusatz mitbringen könnte, das unaufgefordert, standardmäßig den Kunden mit zugesandt wird. Also wir alle wissen das, wenn wir irgendwo Kunde sind, wie positiv wir das empfinden, wenn wir vernünftig die Unterlagen zur Verfügung gestellt kriegen, übersichtlich, ja, lieber Kunde, danke für Ihren Auftrag, das sind Ihre Zugangsdaten, ja, das sind Ihre Ansprechpartner, ja, so, man heftet das ab und wenn man dann einfach sagt, ich brauche die Daten jetzt wieder, weil ich ein anderes Gerät einrichte, weil ich neue oder was auch immer mit der vorhandenen Konfiguration machen möchte, aufschlagen, ach, da sind die Daten wieder, also das ist benutzer- und kundenfreundlich und ich finde, da gibt es auch keinen Grund. Sicherlich sollte man, damit die entsprechenden Provider ihre Prozesse umstellen können, eine sinnvolle Übergangszeit letztendlich machen, wo man vielleicht sagen kann, okay, von mir aus machen wir noch ein halbes Jahr auf Anfrage. Ja? Aber ich denke, dann sollten wir soweit sein. Bei Bestandskunden, bei der nächsten Rechnung mit liefern. Führt ja sonst auch schlichtweg zu Wettbewerbsnachteilen für die Netzanbieter, weil ein Fachhändler, der einmal auf die Nase gefallen ist, der wird seinem Kunden auch sagen, stell mal die Leitung schon mal, aber bitte nicht bei dem und dem. Genau, da kriegst du keine Zugangsdaten, wenn du auf Anforderungen. Ja, das macht mir zu viel Stress. Ja. Ja, also insofern sollte das ein Schritt sein, was alle uns erfüllen können. Ja, und dann wären wir natürlich froh, weil das wäre wirklich mal ein Beispiel dafür, wie eine große Gruppe von deutschen Herstellern hier wirklich ein relevantes Interesse letztendlich formuliert, durchsetzen konnte und dann auch in einer doch überschaubaren Zeit. Also ich sag mal, ne, Transparenzverordnung, jetzt mein Entwurf liegt jetzt schon mal vor. Das ganze Thema ist vor einem Jahr überhaupt erstmal sichtbar geworden von der Bedeutung her. Das ist für einen politischen Betrieb und eine politische Thematik mehr als beachtlich. Ja. Und insofern, das ist mal ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Themen aufgegriffen auch schnell umgesetzt werden. Sehen Sie denn jetzt bei dem Vorschlag zur Transparenzverordnung jetzt noch Ansatzpunkte, wo, ich sage mal, jetzt Gemeinde und die Gegenspieler, die Provider jetzt vielleicht einen einladen können und sagen, oh, wir machen Einspruch und wir finden das auch nicht toll. Im Grunde, wir können dir nur sagen, wir möchten gar nicht rausgehen mit Zugangsdaten. Das wäre doch deren Einspruch eigentlich, oder? Also, wie gesagt, es gibt gewisse Gründe, die man nicht einfach so vom Tisch wischen sollte. Ja, natürlich muss ich mich supportmäßig vielleicht darauf einstellen. Ja, ist auch eine Frage, wie kann ich dem Kunden helfen, dass Probleme nicht auftreten, dass der, da kann man auch mit den Herstellern sprechen. Ja, wir haben zum Beispiel für viele Netzanbieter vorgefertigte Eingabemasken. Das heißt, ich bin bei Hersteller, bei Provider XY, das kann man bei uns dann schön aussuchen und dann kann man die Daten, die Zugangsdaten dort übersichtlich eintragen, sodass es keine Missverständnisse gibt. Das kann natürlich auch erleichternd sein. Insofern klar, ein bisschen mehr Arbeit kommt da drauf zu. Aber gut, es geht halt nicht ohne. Ich denke, das Interesse hier ist klar formuliert, dass wir das offen haben wollen aus vielen Gründen. Sicherheitsgründen ist ja nur ein Thema davon. Und von daher glaube ich, das sollte machbar sein. Und für den Kunden ist es ja so, dass wenn der Provider weiterhin ein vorkonfiguriertes Gerät haben möchte, weil er sich zum Beispiel nicht auskennt, auf das der Provider zugreifen kann oder der Support vom Provider, dann steht es dem Kunden ja weiterhin offen, dass er ein vorkonfiguriertes Gerät beim Provider bestellt und bezahlt. Kann er ja immer weiter noch machen. Ne? Ja. Das heißt, es soll ja auch, da kommen wir ja auch zum Thema, es soll ja auch Menschen geben, die sind damit zufrieden. Absolut. Die sagen, super, das will ich haben, ich will ein vorkonfiguriertes Gerät haben, ich will einen Router zwar haben und ich will mit nichts anderes beschäftigen, weil ich bin kein Nerd, ich will nicht irgendwo mir noch was anschließen, mir noch eine verschlüsselte Verbindung zu einer Standort aufbauen, vielleicht habe ich nur einen Anschluss. Das heißt, die können ja weiterhin damit arbeiten. Das ist ja machbar. Es gibt überhaupt keinen Grund dagegen, dass nicht ein Standardgerät mit ausgeliefert wird und das entweder vorkonfiguriert oder sich automatisch konfigurierend dann an die Leitung gehängt wird. Ja, wenn man gleichzeitig sagt, okay, übrigens, das sind deine Zugangsdaten, ja, das wäre meines Erachtens auch ein sehr vernünftiger Weg. Ja. Das sollte auch, ich meine, wir reden ja nicht davon für diese Provider, dass plötzlich 100% deren Kunden jetzt beliebige Endgeräte anschalten. Richtig. Ja, sondern wir reden davon, dass die, und meistens wissen die auch, was sie tun, wenn sie die Daten haben, dass die da schon einen gewissen Grundschatz mitbringen letzten Endes. Und insofern glaube ich auch, dass die Mehraufwände, die dort im Bereich Service Support entstehen, doch sehr überschaubar sind. Ich sag mal, die großen drei Hersteller sollten den Support doch abbilden können, da gehören sie ja locker mit dazu. Deswegen sollte es ja abbildbar sein für Support. Wir haben viele Anfragen inzwischen aus vielen Ländern, wo die Netzbetreiber auf uns zugehen und sagen, das sind unsere Themen, die wir abfragen in der Eingabemaske, könnt ihr eure Masken entsprechend erweitern und bei uns ist das so eine interne Programmiersprache praktisch, wie wir unsere Masken konfigurieren und da kann man dann wunderbar auswählen Land, Anbieter und Typ des Anschlusses, also welcher Tarif das beispielsweise ist und dann kann man die beiden Zeilen eingeben, Nutzer und Passwort typischerweise und dann klappt es auch. Also im Grunde kein Hexenwerk. Ja, natürlich, wenn dann VoiceOver wieder zukommt, habe ich nochmal eine weitere Ebene an Zugangsdaten. Aber inzwischen ist ja auch all das, was dort in den Protokollen für diese internetbasierte Telefonie anfällt, auch weitestgehend standardisiert, sodass man auch da davon ausgehen kann, dass das in der Regel gut funktioniert. Okay. Abschließende Frage. Sehen Sie das, dass der Routerzwang so abgeschafft wird? Lass es hoffen, ja? Ja, ich bin jetzt sehr optimistisch. Also ich sag mal, auf der einen Seite, selbst wenn es so durchkommen würde, wie es jetzt als Vorschlag ist, ist es natürlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich gehöre eigentlich nicht zu denen, die sagen, es ist nicht. Es gibt ja viele, die sagen, ich habe nicht 100% meiner Forderungen durchgesetzt, also bin ich dagegen. Ja? Ich finde, wenn sich alle auf diese Position beziehen, dann hat man am Ende den Stillstand. Ja? Ist so ein Thema, das ich persönlich eher aufregt, erleben wir leider auch in politischen Situationen leider immer wieder. Ja, ich bin nicht mit 100, obwohl man merkt, dass es in die richtige Richtung geht, ist dann Gegenwehr. Nein, es sind nicht 100% meiner Forderungen erfüllt, deswegen bin ich dagegen. Ich finde, so das ist der falsche Weg. So kann man ein Land und eine Technik nicht weiterentwickeln. Ja, also, auf jeden Fall ist er erstmal komplett vom Tisch, dass wir in eine Situation kommen, wo solche Sachen komplett zu sind und verriegelt sind. Ich denke, die Betreiber tun gut daran, das offen zu legen im Interesse aller. Und von daher glaube ich auch, bin ich auch optimistisch, dass es noch einen Schritt weiter geht. Super. Ich danke Ihnen für das nette Gespräch. Vielen Dank an Herrn Könzen, Geschäftsführer von Lancom Systems und Herrn Traber, Pressesprecher Lancom Systems, für das nette Gespräch. Das war der Nerdfunk mit Pascal Kuschelkin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.